1. Das Wort des Herrn wird ernüten mir gerichtet und empfiehlt ein spezifisch Botschaft für das Volk. 2. Gott befahl mir, gegen die Propheten Israels zu sprechen, die lediglich ihr eigenen Erfindungen verkünden und sie aufzufordern, auf das Wort des Herrn zu hören. 3. Der Herr, Gott, verkündet Unheil über jene törichten Propheten, die ihrem eigenen Geist folgen, obwohl sie in Wahrheit niemals ein gottlich Vision erhalten haben. 4. Dies Propheten Israels gleichen Schakalen, die sich in Ruinen aufhalten und keinen konstruktiven Beitrag zur Sicherheit der Gemeinschaft leisten. 5. Hat weder die Werteeingangslinien besetzt noch ein Schützend Mauer das Haus Israel errichtet, damit das Volk Tag des Herrn Kampf bestehen kann. 6. Sie verbreiten wortlos Visionen und lügnerisch Vorhersagen, indem sie behaupten, der Herr habe gesprochen, obwohl sie niemals gesandt hat, denn erwarten sie die Erfüllung ihrer Wort. 7. Gott fragt sie direkt, ob ihr Visionen nicht völlig haltlos seien, da sie gottlich Autorität beinsprechen, während in Wirklichkeit gar nicht zu ihnen gesprochen hat. 8. Aufgrund dieser Torschungen und Lügen erklärt der Herr Gott, dass sich nun gegen dies Propheten wenden wird, im sie für ihr Handeln zur Rechenschaft zu sehen. 9. Mein Hand wird sich gegen jene richten, die falsche Visionen verbreiten, sie werden aus der Gemeinschaft des Volks ausgeschlossen und nicht in die offiziellen Register Israels eingetragen. 10. Sie haben mein Volk in die Irre geführt, indem sie Frieden versprachen, wo kein Frieden war, und ein Bofelige Wandler diglich mit weißer Tunch überstricken haben. 11. Sage Dyson Tunchen, das ihr Wand einstürzen Word, sobald ich einen gewaltigen Platz regen, Hagelstein und einen heftigensten Wind sende, sie zu zerstören. 12. Wenn die Wand schließlich zu zusammenbricht, Word man sie spottisch fragen, was aus ihrem oberflächlichen Anstrich geworden ist, der die strukturellen Mängel nerve bergen sollte. 13. Die Schaub kundig der Herren, das in seinem Zorn einen Stimwinden zerstörerisch Hagelschauer entfesseln Word, als vollständig zu vernichten. 14. ICH Word die Weiss getunchte Wand einreißen, bis ihr Fundamente offen liegen, so dass beim Einsters darin umkommt und erkennt, das ICH der Herr bin. 15. Mein Zorn Word sich vollständig und der Wandenden denen entladen, die sie gestrichen haben. Bisich verkunden kann, das so will die Wand als auch die Tunche verschwunden sind. 16. Dies betrifft die Propheten Israels, die Jerusalem falschlicherweise Frieden prophesiten, obwohl es in der Realität überhaupt kein Aussicht auf Heil gab. 17. Du, Menschensohn, sollst dich nun gegen die Frauen deines Volks wenden, die sich eigenmächtig als Prophetinnen ausgeben und ein Botschaft gegen sie verkunden. 18. Der Herr warnt jene Frauen, die magisch binden und schleier an fertigen, menschen wie Beut zu fangen und debi das Leben andere für ihren eigenen Vorteil zu manipulieren. 19. Für jering fugig gaben wie Gerst oder brot hat meinen Namen in Tweet, indem menschen den Tod ankündigtet, die Leben sollten und jene schützet, die sterben mussten. 20. Die Schalb wird der Herr dies magischen binden von ihren Armen reißen und die Gefangenen in Seelen befreien, so wie man Vogel aus einem Käfig in die Freiheit entlast. 21. ICH wird your Schleier zerreißen und mein Volk aus ihrer Gewalt retten, damit sie nicht lange your Beut sind, de Dirch wird it erkennen, das ICH der Herr bin. 22. Weil die gerechten Dirch Lügen entmutigt hat, obwohl ICH ihnen kein Lied zu fugen wollte, und gleichzeitig die Gottlosen in ihre Bosheit bestärkt hat, must die Konsequenzen tragen. 23. Word it kein falschen Visionen mehr sehen und kein Wahrsagere mehr betreiben, denn ICH wird mein Volk befreien, damit mein gottlich Identität erkennt.